Thymian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt ungewöhnliche Heilungen. Und ich frage euch, ob ihr so etwas schon mal erlebt habt, vielleicht am eigenen Leibe oder vielleicht bei einem Angehörigen, einem engen Freund. Es gab eine Krankheitssituation, vielleicht eine chronische Krankheit oder eine todbringende Krankheit, wo die Schulmedizin schon gesagt hat, da ist überhaupt gar nichts mehr zu machen. Und ihr seid einen ganz anderen Weg gegangen. Ihr wart vielleicht bei einem Geistheiler. Ihr wart vielleicht bei einem Heilpraktiker, der ganz ungewöhnliche Heilformen hat. Mit Kräutern, mit Steinen, mit Strahlen oder was weiß ich. Oder vielleicht seid ihr zu einem Ort gepilgert, an einen heiligen Ort, und dort ist euch etwas widerfahren, was man so gar nicht erklären kann. Letztendlich lief es dann auf eine Heilung hinaus. Also, wenn ihr mir von so etwas erzählen wollt, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder ihr könnt auch faxen unter 0800 5678 110. Ungewöhnliche Heilungen. Jetzt bin ich sehr gespannt, was ihr, das heißt die Leute, die durchkommen hier bei uns, erzählen werden. Der erste Anrufer ist Dirk und Dirk ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Dirk. Hallo. Was erzählst du uns zu dem Thema? Also ich erzähle, also da war ich 6 und meine rechte Hand war voller Warzen. Mhm. So 20, 30 Stück. Mhm. 1 Zentimeter groß und total übersät damit. Wurde auch gehänselt mit dem Kindergarten und so. Das glaube ich. Naja, wie das ist. Die Kinder sind grausam. Mhm. Und naja, da haben wir versucht, das so auf einzupinseln und einzusalben und zu massieren, was es da alles gibt. Mhm. Und da meine Eltern geschieden waren, als ich 5 war, habe ich so eine Tagesmutter gekriegt. Mhm. Und die kannte jemanden, der kannte wiederum einen Wegsprecher. Ein Wegsprecher? Ja. Aha, wie spannend. Haben wir da einen Termin abgemacht und der hat dann gesagt zu meiner Tagesmutter, gehen Sie bitte raus, und hat dann ein bisschen mit mir geredet und mit der Hand geredet, und was ich aber nicht verstanden habe, ganz leise. Aha. Also du saßt dann ganz alleine mit diesem Wegsprecher in deinem Zimmer? Genau. Wie alt war der Mann ungefähr? Puh, war ein älterer, der war vielleicht Mitte 50. Ja. Ja. In dem Alter erscheinen einem ja die meisten Leute sehr viel älter, ne, die schon erwachsen sind. So, jetzt warst du alleine mit diesem Mann in dem Zimmer und er hat auch die Hand besprochen. Du kannst dich nicht mehr genau erinnern, was er zu der Hand gesagt hat. Nein. Hat er die Hand, hat er deine Hand in seine Hand genommen und die auch so nah an seinen Mund geführt und gesprochen? Oder wie war das? Ja, so halbwegs angeflüstert und ich weiß nicht, wie die Wahrsager so über die Kugel machen, so eine Handbewegung drüber gemacht, über die Warzen gestreichelt. Ja. Das haben wir 3-4 Mal im Monat gemacht, nur einen Monat lang. Wie lange dauerte so eine Besprechung? Wenn du dich erinnern kannst, ist ja nur schon lange her, aber so ungefähr vielleicht. Es war nicht lange, vielleicht 20 Minuten. Naja, das ist schon lang, finde ich. Naja, gut. 20 Minuten die Hand besprechen, beflüstern, ist schon lang. Er hat auch viel mit mir geredet, ob ich dann darunter leide und all sowas, so auf psychologischer Ebene. Also einen Monat lief die ganze Aktion, 3-4 Mal in der Woche, sagst du? Ja, nein, einen Monat lang 3-4 Mal. Ach, 3-4 Mal in dem ganzen Monat. Kann auch sein, dass das alle 2 Wochen waren, dass jeder das sehr getrunken hat. Und dann? Dann ist das weniger geworden und irgendwann sind die so langsam eingegangen. Wie lange hat das gedauert, bis die Warzen dann weggingen? Auch nochmal einen Monat vielleicht. Mhm. Und haben deine Familie und hast du dann auch geglaubt, das liegt an dem Wegsprecher? Wir haben ja nichts anderes mehr benutzt. Ja, ja. Danach haben wir gesehen, ob das funktioniert, und das funktioniert. Ich habe so in Erinnerung von meinen alten Tanten, da gab es immer so die Erzählung, wenn jemand Gürtelrose hat, die könnte man auch besprechen, diese Gürtelrose. Ich habe nie richtig verstanden, wie das so funktioniert. Aber es gab immer so ein paar mysteriöse Menschen, die mir mysteriös vorkamen früher so als Kind. Die haben dann diese Gürtelrose besprochen, ganz geheimnisvoll. Und dann waren die Leute gesund danach. Und so ist es dir offensichtlich auch gegangen. So ist mir das auch erkannt. Wie lange hattest du denn diese Erkrankung vorher? Hast du dich da sehr lange mit herumgeschlagen? Ja, also 3-4. Also, ja, hatte ich die bestimmt schon. Ja. Alle möglichen Tinkturen versucht, beim Hautarzt gewesen. Zig Ärzten. Und das ist ja dann nicht nur eine Stelle, sondern du hast gesagt, es sind 20, 30 Warzen, ne? Hast du gesagt. Ja, alles nur auf der Hand verteilt. Auf einer Hand verteilt. So, jetzt hast du diese Erfahrung so als Kind gemacht, als kleines Kind. Ja. Glaubst du auch heute noch, jetzt bist du 22, auch an solche Sachen? Oder würdest du im Nachhinein sagen, ach, hatte vielleicht doch irgendwie eine andere Ursache? Ja, eigentlich muss ich ja dran glauben, dass es so passiert ist. Naja, klar. Man könnte ja auch heute im abgeklärten Alter von 22, könnte man ja sagen, ach, das ist Zufall und irgendwie hat der Körper sich dann selbst regeneriert und ich halte das alles für Hokuspokus. Ja, so wie sein Placebo auch wirkt. Vielleicht, ja. Ja. Mhm. Also du bist dir nicht so ganz sicher, ob das... Vielleicht hat der Kleine... Es kann ja auch sein, dass der kleine Junge da so sehr daran geglaubt hat und dass die Macht des Glaubens, des eigenen Glaubens, dazu geführt hat, dass die Krankheit sich zurückgebildet hat. Ja, eben. Könnte auch sein, ne? Ja. Aber letztendlich ist es ja egal. Die Warzen waren weg und du warst froh. Eben. Ne? Und der Besprecher hat das auf jeden Fall in die Gänge gebracht alles. Ja, ab dann, also vorher ist das nie weniger geworden, durch keine Seite. Würdest du, Dirk, heute auch nochmal zu so jemandem gehen, wenn du irgendeine andere Krankheit hättest? So, auf Sack sprechen? Ja, versuchen würde ich's. Ja, kann ja nicht schaden, ne? Nee. Ja. Danke, dass du angerufen hast und uns die Geschichte erzählt hast. Ja, bitte. Tschüss, Dirk. Mach weiter so, ne? Dankeschön. Tschüss. Okay, ciao. Also, unser Thema, so wie wir es gerade schon im Fall von Dirk gehört haben, heißt ungewöhnliche Heilungen. Ich frage euch, ob euch so etwas schon mal passiert ist mit chronischen Erkrankungen, vielleicht mit Erkrankungen, die sehr lebensbedrohlich waren, wo jeder Normalmediziner schon gesagt hat, da kann man nichts mehr machen. Und ihr seid einen ganz anderen, einen unkonventionellen Weg gegangen und seid zu Menschen, vielleicht an Menschen geraten, die auf eine Weise heilen, über die man so ein bisschen schmunzelt oder die Nase rümpft, aber letztendlich hat es geklappt. Also wenn ihr mir davon erzählen wollt, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 und der nächste Anrufer ist Manfred. Und Manfred ist 56 Jahre alt. Grüße ihn. Ja, hallo Domian. Hallo Manfred. Ich soll ganz kurz auf den Punkt kommen, hat man mir gesagt. So, siehst du, das ist doch sehr nett von meinen Kollegen, dass die das immer vorher so sagen. Also um was geht's denn? Was ist da passiert? Ich seit Juli 85 mit Tonbandstimmen, wenn du weißt, was das ist. Ja, wir werden das gleich noch vertiefen. Also das sind Stimmen, die aufgenommen werden und die wo man ausgeht, dass es Tote sind. Ne? Ja, mit Verstorbenen sprechen. Gut, ich habe auch viele erreicht, habe ich auch jede Menge Zeugen für, aber das nur nebenbei. Ich hatte vor ungefähr 10 Jahren, gute 10 Jahren, eine Trigeminusneuralgie. Das erklärst du uns. Das ist in der linken, ich sag jetzt nicht Backe, ich sag jetzt Wange. Ja. Linke oder rechte Wange, das ist eine Nervenentzündung von 3 Nervensträngen. Oh, klingt unangenehm. Das ist äußerst unangenehm, weil du hast Angst, mit offenem Mund zu atmen, weil das tut schon an den Zähnen weh, ob du an den Zähnen gar nichts hast. Und du hast Angst, überhaupt irgendwas zu essen, egal ob es kalt oder warm ist. Du bist den ganzen Tag über und du hast die Schmerzen. Permanent. Und zwar 4,5 Monate lang. Nur Gott sei Dank ist nachts nicht. Ach, das nachts nicht? Nee, das nachts nicht. Wie sonderbar, ne? Ja, nun, das nachts nicht, das ist deshalb gekommen. Ich hatte also Schmerzmittel genommen. Und als es gar nicht mehr ging, da hatte ich die Schmerzmittel mit Schnaps runtergeschluckt. Also. Damit sie überhaupt noch wirkt. Ja. So, und jetzt komme ich zum Punkt. Ich bin zum Arzt gegangen, zum Hausarzt. Der konnte nichts feststellen. Groß. Und der hat mich zum Zahnarzt geschickt. Der hatte also geröntgt. Und konnte auch nichts feststellen. Wieder zurück zum Hausarzt. Der zuckte wieder mit den Schultern. Hat mich zum Neurologen geschickt. Ich lag auf dem Bett und bekam da die Elektroden überall dran und dann sagt er, Sie haben eine Trigeminusneuralgie, ganz eindeutig. Das ist schon meine Diagnose. Das war die Diagnose. Und ja, wir können Sie operieren, aber die Chance ist 50-50, dass nachher das Gesicht schief bleibt. Ne? Ach, was will man da operieren? Was kann man da operieren? In dem Nervenstrang. Irgendwie, ja, jetzt frag mich nicht. Also ist das denn so eine Art Entzündung? Das ist eine, das ist das. Und die kann man dann operieren auch. Aber ist gefährlich. Sehr gefährlich. Das heißt, du standst vor der Frage, soll ich das machen lassen, mit dem großen Risiko, dass mein Gesicht runterhängt? Genau, richtig. Oder? Und das genau, das wollte ich nicht. Mhm. Und so, jetzt war ich also weg, da keiner konnte mir helfen. Und da fielen mir auf einmal die Tonbandstimmen ein. Ich denke, verdammt nochmal, da muss doch irgendeiner sein, der mir was sagen kann. Genau, im Jenseits weiß man eigentlich alles. Das ist, pass mal auf, Jürgen, ich will das nicht ins Lächerliche. Nein. Es ist so passiert, wie ich dir sage. Ich sag nochmal, 4,5 Monate hatte ich jetzt. Mhm. 3 Ärzte konnten mir nicht helfen. Mhm. Ich stelle mich vor das Band hin und da kommt eine Stimme und sagt, ja, wir versuchen es. Die Stimme war auf Deutsch? Die habe ich übrigens hier auf Kassette, also könnte ich dir im Nachhinein sogar noch schicken. Ja, okay, die Stimme sagte, wir versuchen es, nachdem du gefragt hast, könnt ihr mir irgendwie helfen? Ja, genau. Mhm. Und ich war ein bisschen unruhig und nach 10 Minuten habe ich es nochmal gemacht und dann kam die Stimme wieder, die sagte ungefähr so, wir arbeiten dran, aber leg dich hin. Mhm. Also, es war nachts auch noch. Währenddessen hattest du aber das Radio an, ne? Das läuft über irgendwelche Mittelwellenfrequenzen. Nein. Ich mach das nicht mit Radio, ich mach das nur mit Mikrofon. Aha. Wie der Mikrofon? Du hast dein Tonband eingeschaltet mit Mikrofon und dann hörst du deine Stimme durch? Ja, nein, auf dem Mikrofon wird gar nichts gesagt. Du musst auch still sein während der Aufnahme. Du hörst überhaupt nichts. Du hörst das nur nachher beim Abspielen. Ach so, also du schaltest dein Tonbandgerät ein. Ja. Das Mikrofon steht da. Ja. Lässt es laufen. Ja. Und hinterher hörst du das Band an und dann ist deine Stimme drauf. Dann ist meine Stimme und die Stimme von den... Ah, also du stellst deine Frage, wartest, hörst ja dann erstmal nichts und hinterher, wenn du das Tonband dann abhörst, dann hast du Frage und Antwort nebeneinander. Nein, nicht unbedingt. Das kann 1 bis 2 Minuten dauern. Na gut, aber so... Aber die Antwort, die kommt dann eventuell. So, jetzt bin ich gespannt wie ein Flitzebogen, was man dir empfohlen hat für diese schwere Erkrankung. Man hat mir überhaupt nichts empfohlen. Man hat mir zum Schluss gesagt, wir arbeiten dran, leg dich hin. Mhm. Und das ist, wie eben gesagt, es war ziemlich in der Nacht. Mhm. Ich habe mich hingelegt. Mhm. Ich muss nochmal betonen, nach 4,5 Monaten. Und werde am anderen Morgen wach und ja, erste halbe Stunde passiert nichts, bis dann der Kreislauf mal so richtig kreist. Mhm. Und dann fängt das Kloppen an wieder in der Wange. Mhm. War nichts. Mhm. Nach 2 Stunden, nach 5 Stunden, nach 10 Stunden, niemals mehr. War weg. War weg? War weg. Aha. Ich schwöre es dir, war weg. Das heißt, du hast gar nichts selbst machen müssen? Nein. Man hat es in die Hand genommen. Bitte? Ich sage, du hast selbst nichts gemacht, es ist dann irgendwie geschehen. Es ist von drüben geschehen. Mhm. Ja. Das muss dich doch... Weißt du, Jürgen, ob du oder unsere Zuschauer oder Zuhörer daran glauben, das ist mir in Grund genommen, ist das scheißegal. Das ist eine richtige Einstellung, das finde ich. Ich sag so, wer halt hat recht. Ja, absolut. Und jetzt kann man natürlich mutmaßen, warum das geschehen ist, aber das ist dir völlig egal, letztendlich. Mir ist das scheißegal. Ja, du glaubst an die Tonbandstimmen, mit denen du dich beschäftigst so viele Jahre schon? Ja, das hat nichts mit Glauben zu tun, andere hören das auch. Ja gut, du glaubst da schon dran. Also und es gibt andere Menschen, die glauben dann nicht dran. Darauf kann man... Nee, du meinst jetzt, dass irgendwelche Menschen Stimmen hören. Nein, ich gehe schon davon aus, was du gerade erzählt hast. Beispielsweise in Köln. Also für dich ist das eine Wahrheit, dass du, wenn du das Tonband abspielst, dass das eine Stimme aus dem Jenseits ist. Es gibt in Köln eine kleine Gruppe vom VTF, Verein von Tonbandstimmen und von der Telekom, die das sogar mit Computer machen. Okay, also es gibt eine Gruppe von Menschen, die daran glauben, und es gibt sehr viele Menschen, die nicht daran glauben. Ist aber letztendlich auch wurscht, gebe ich dir recht. Ja. Nach diesem Kontakt ins Jenseits über das Tonband bist du geheilt worden? Nicht geheilt worden. Und seitdem nichts mehr aufgetreten? Nein. Hast du denn... Also in der Richtung nichts mehr. Leider Gottes, was anderes, aber da können die nicht fühlen. Nun könnte man ja auch mutmaßen, das ist so eine Art Autosuggestion. Das hast du dir selbst so stark eingebildet oder alle Kräfte in dir mobilisiert, dass es so eine Art Selbstheilung gegeben hat. Das habe ich mir dermaßen oft autosuggestiert in all den 4,5 Monaten. Das glaubst du gar nicht. Du glaubst gar nicht, was ich angemacht habe. Ja. Und das war die letzte Konsequenz. Und ich habe ganz ehrlich gesagt, ich habe gar nicht dran geglaubt. Mhm. Ich denke, naja, gut, lasse laufen und alles gut. Also, ich finde, man sollte das auch gar nicht jetzt weiter vertiefen. Du bist geheilt worden, das ist die Hauptsache. Und das ist halt dein Weg gewesen und alles ist wunderbar. Ja. Ja, so muss man es sehen. So muss man es sehen. Ja. Ich danke, dass du angerufen hast und uns das. Das ist wirklich eine sehr ungewöhnliche Heilung. Und davon erzählt hast, Manfred. Jürgen? Ja. Ich wollte dir nur noch was sagen. Bitte. Du fährst mich mit deinem Rad nicht nochmal halb um. wenn du zum Beppi fährst. Bist du Kölner? Ich hab da gegenüber gearbeitet bei der Zeitung. Und ich hab dich umgefahren? Nein, aber beinahe. Dann bitte ich nachträglich sehr um Entschuldigung. Ach, das macht ja nichts. Es soll nicht nochmal vorkommen. Nee, das kommt doch nicht mal vor. Ich arbeite ja jetzt in Niel. Ah ja, klar, der Stadtanzeiger, die Zeitung ist umgezogen von, von dort nach dort. Ah ja. Danke, Manfred. Habe ich dafür auch noch Reklame gemacht. Alles Gute. Das gibt aber Geld. Tschüss. Ja, tschüss, Jürgen. Ungewöhnliche Heilung. Also jetzt haben wir schon gehört von jemandem, der Warzen bespricht und die Warzen sind weggegangen, wie auch immer. Jetzt haben wir gehört von einer Geschichte, da hat der Manfred kommuniziert mit einer Stimme aus dem Jenseits und eine schwere Gesichtserkrankung ist er losgeworden, dadurch, dass er sich an die Stimmen im Jenseits gewandt hat. Jetzt bin ich gespannt, was Camilla erzählen wird. Camilla ist 34 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Camilla. Hallo. Du erzählst uns auch von einer ungewöhnlichen Heilung. Ja, und die ist auch ein bisschen sehr ungewöhnlich. Ich muss eine ganz kleine Vorgeschichte erzählen. Ja. Ich war also von zu Hause aus, von Eltern, Familie etc. pp. Nie gewollt. Von Anfang an nicht. Und mir ist immer nur der Bruder und der Gewollte und als Sohn und Erstgeborener als gut hingestellt worden. Ich war also in der Familie immer ein Dreck. Also so aufgewachsen. So aufgewachsen, mit total vielen Minderwertigkeitskomplexen etc. pp., bis ich 30 Jahre alt war, auch immer wieder mit Streit und Hass und so weiter. Meine Eltern waren sehr kirchenverbunden, aber nur in eine Kirche rennen und hinterher dann prügeln, misshandeln, missbrauchen etc. pp. Und missbrauchen aber nicht im wirklichen Sinne. Doch. Sexuell? Ja. Auch, ja. Und dementsprechend war ich auch psychisch drauf und kurz bevor meine Mutter starb vor 4 Jahren, kamen Freunde und erzählten mir von Reiki. Ich sag, was ist das denn? Ja, Energie, die durch Hände fließt und wirkt auf Körper, Geist und Seele. Ich sag, jo, ich sag, erzähl weiter. Ich sag, wovon träumst du nachts? Ja, ich war selber sehr skeptisch und war halt auch durch diese Kirchenerziehung nicht daran gewohnt, solche Dinge zu glauben. Ja. So, und dann habe ich mir das 2-3 Mal geben lassen und habe gemerkt, da passiert wirklich was. Was heißt denn geben lassen? Wie funktioniert das? Ja, das heißt also in erster Linie, dass die Hand bzw. die Hände des Reikianers, also desjenigen, der das kann. So eine Art Meister ist das? Nein, es gibt 3 verschiedene Stufen. Es gibt den 1. Grad, den 2. den Meistergrad und hinterher noch den Lehrer. Gut, also jemand, der damit sehr vertraut ist, der darauf eingeweiht ist. Der legt seine Hände auf bzw. über dich und diese Energie fließt, so ähnlich wie das schon biblisch geschildert worden ist, Jesus mit Hand auf. Auf den ganzen Körper? Ja, also an verschiedenen Stellen. Ja. Und es war zum Beispiel mal so eine ganz witzige Situation, wo ich mal so ein bisschen angetütert war. Ich hatte ein Bier zu viel getrunken. Ich war jetzt nicht sturzbesoffen, aber so ein bisschen angetütert. Und habe dann Reiki bekommen und habe mich hinterher gefühlt, als hätte ich nie einen Tropfen getrunken. Ja, das ist eine tolle Sache. Ja. Da machst du mich aber sehr neugierig jetzt, wenn man den Kater damit wegkriegen sollte. Ja, ist wirklich wahr. Und dann habe ich also gesagt, also das ist eine tolle Sache, jetzt glaube ich es auch. Nach dem 3. oder 4. Mal habe ich gesagt, das will ich auch. Ja. Dann habe ich mich informiert und habe eine Reiki-Meisterin gefunden, eine Reiki-Lehrerin, die das auch einweihen kann. Und habe den 1. Grad gemacht. Und das war vor circa 4 Jahren. Und habe jetzt viel damit gearbeitet. Muss dazu sagen, habe parallel viele Therapien, Psychotherapie, Kuren etc. gemacht. Wurde als absolut depressiv und so weiter beschrieben. Also, ich unterbreche mal eben. Das heißt, du kannst das selbst jetzt schon... Ich kann das selbst, ja. Du kannst es selbst ausführen. Ja. Und begibst dich aber auch selbst immer wieder und immer noch in die Hände von Menschen, die das können. Ja, genau. Ja, erzähl erstmal weiter. Ja, jedenfalls bin ich jetzt auch auf dem Weg, selber Reiki-Meisterin zu werden und Reiki-Lehrerin, damit ich das demnächst auch weitergeben kann in Form von Einweihung. Und habe es also geschafft, meine Psyche bis auf ganz wenige Teile wirklich selber zu heilen oder heilen zu lassen damit. Das heißt also, die klassischen Psychotherapien, oder die psychiatrischen Behandlungen, das hat alles bei dir nichts genutzt. Genau. Und dem stehst du auch mittlerweile skeptisch gegenüber. Ja. Und ausschließlich durch diese Energieströme und dieses auch diese Art von Handauflegen, ja, ist nicht deinem Körper geholfen worden, sondern sogar deiner Seele. Also es wirkt halt auf Körper, Geist und Seele. Das heißt, also wenn du jetzt Bauchschmerzen hast, dann hast du die ja manchmal vor Angst oder sowas. Ja. Ja? Oder hast Kopfschmerzen oder Übelkeit aus Angst oder Depression. Mhm. So, dann wirkt also das Reiki nicht in erster Linie auf den Magen, sondern wirkt erstmal auf die Angst. Das hat natürlich manchmal erstmal einen vorverstärkenden Effekt zufolge, wie das bei vielen, sag ich jetzt mal, natürlichen Heilweisen so ein bisschen der Fall ist. Ja. Aber im Endeffekt, wenn man das, sag ich jetzt mal, sich da kontinuierlich auch reinbegibt, dranbegibt, man lernt sehr viel über sich selbst, über das Leben, über die Erde. Ich hab also es hat auch so ein bisschen was Philosophisches, Lebensphilosophisches. Ja, ich habe dann auch angefangen mit Engelenergien und arbeite sehr viel so mit Licht und universeller Liebe. Also meint jetzt nicht so persönliche, partnerschaftliche Liebe, sondern einfach so eine Art Nächsten. Hast du gerade gesagt, mit Engelenergien? Ja. Das heißt, du arbeitest auch mit Engeln? Ja. Ach. Ja, ich arbeite mit Engeln. Hat das auch mit Reiki? Geht Reiki auch davon aus? Nein, also ich sag mal so, es war dann halt so, als meine Mutter starb und die Beerdigung war, stand ich wirklich absolut unter einem Schock, weil meine Mutter so der allernächste Bezugspunkt war und die ist ziemlich plötzlich gestorben. Und ich sieh's da in dieser Trauerkapelle und dann habe ich plötzlich so ein Bild im Kopf, als wenn hinten die Tür aufgeht und sie kommt so durch den Mittelgang rein und guckt sich das an und sagt, ach, das habt ihr aber schön gemacht, so ungefähr. Dann habe ich gedacht, ja, jetzt gehen sie mit dir durch hier, ne? Und ja, es ließ mich aber nicht mehr los. Und dann kamen auch andere, sage ich jetzt mal, Wesen, die ich Engel nenne. Ja. Also positiv. Die kamen da in die Trauerhalle oder hast du die? Nee, die so im Laufe der Zeit kamen mal irgendwie welche zu mir in meine Wohnung, in meine Umgebung, wie auch immer. Das heißt, du siehst in gewissen Abständen immer wieder Engel. Ja. Wesen um dich herum. Genau. Oder auf der Straße oder irgendwo. Wie sehen die aus? Haben die so einen nebulösen Körper? Oder? Nein, die nehmen ganz normale Menschengestalt an, um die Menschen eben nicht zu erschrecken. Ach so, das heißt, die haben auch T-Shirts an oder sowas. Ja, zum Beispiel. Die sind nicht nackt. Ja, oder die haben Umhang um. Und wenn du sagst, wie siehst du da drunter aus, dann machen die den Umhang auf und Da wäre ich auch gespannt. Wie sehen die drunter aus? Gar nicht. Gar nicht? Das ist leer. Das ist im Grunde nur, damit du was siehst. Und die kleiden sich nach der neuesten Mode? Nö, würde ich nicht so sagen. Aber die laufen nicht im Mittelalter-Look rum? Ach, ja, es gibt auch welche, die laufen so rum wie im 17. Jahrhundert mit Mozart-Perücke und so. Erschreckt dich das nicht, wenn du locker mal einkaufen gehst und ein Stückchen Käse kaufen willst? Dann steht neben dir plötzlich... Es ist jetzt zum Beispiel so, ich sag immer so, ich rufe die nicht, die kommen zu mir, wenn sie das möchten. Sprechen die mit dir? Die sprechen mit mir, ja. Es ist also zum Beispiel so, wenn ich in meiner Wohnung was suche, oder mein Freund hat neulich einen Teefilter besucht, habe ich gesagt, passt mal auf, liebe Engel, wir suchen hier den und den Teefilter, wie sieht denn das aus? Das ist ja praktisch, das hätte ich auch gerne. So ein paar Engel, wenn ich mal irgendwas verlegt habe. Aber Engel, bitte helfen. Kannst du denn Engel auch, siehst du mich gerade im Fernsehen? Ja, nur schemenhaft. Könntest du einen Engel wahrnehmen, hier bei mir in diesem Raum, in diesem Studio, auch über den Fernseher? Also, wenn du das jetzt so sagst, ich sehe es nicht, ich fühle es. Ich würde sagen, schräg links hinter dir. Moment, also ich gucke jetzt so zu euch in die Kamera, jetzt in diese Richtung. Ja, schräg links hinter dir. Hier ist ein Engel? Ja. Wie sieht er aus? Beschreib ihn mir. Groß und schlank, männlich. Das ist schon mal gut. Groß, schlank. Dunkle Haare. Mehr kann ich nicht sagen. Möge der Engel sich doch mal zeigen. Das macht er nicht, ne? Das ist auch für die sehr schwer, weil die müssen sich ja praktisch in diese Materie, und das ist die grobstofflichste Ebene, die es gibt, müssen die sich runtertransformieren. Ist das jetzt hier, den du siehst, ist das ein freundlicher Engel? Ja, also Engel sind immer freundlich. Ach ja, die sind immer freundlich. Ja. Und der ist auch nicht ein bisschen sauer, wenn ich das jetzt nicht so ganz ernst nehme? Nein, also ich denke, die sind das gewohnt. Ja. Warum ist der große Engel, der große Mann jetzt hier? Einfach so? Oder hat der irgendwas mit mir zu tun? Ich denke mal, der gehört zu dir oder zu einem von eurem Team. Ja. Also ich denke mal, ich sag mal so, ich habe das vor 4 Jahren auch für Quatsch gehalten, als jemand vom Reiki mir sagte, als meine Mutter starb in der Intensivstation, ja, glaub mal, da sind ganz viele Engel. Da habe ich gesagt, ist okay. Sag mal, diese Engel haben doch sicher auch eine Aufgabe. Wenn dieser Engel hier jetzt bei mir im Studio, den ich also gerne mal sehen würde, ich starre da schon immer zu hin, aber ich sehe ihn nicht, hat der die Aufgabe aufzupassen, dass hier alles gut läuft, dass die Sendung gut funktioniert, dass ich nicht ohnmächtig werde oder zum Beispiel, sowas. Ich weiß jetzt nicht, welche Aufgabe er spezifisch hat, aber es gibt ja die verschiedensten Engel. Und ich sag jetzt mal so, es hat sich halt bei mir so ergeben, dass ich auch diese Engelkontakte bekommen durfte. Aber Camilla, weißt du, was mir gerade einfällt? Das ist doch eigentlich eine peinliche Sache. Das heißt, ich muss mich dann ja immer auch in meinen 4 Wänden, wenn ich so ganz genüsslich in der Nase bohre oder vielleicht noch andere Sachen mache, muss ich mich immer beobachtet fühlen. Nö. Die sind ja auch mal weg. Die sind ja auch mal. Ja, das weiß ich ja nicht, wenn ich gerade zugange bin mit der Nase zum Beispiel. Ich sag jetzt mal so, das interessiert die im Grunde nicht. Das interessiert die. Das kennen die, das haben die ja seit Jahrtausenden schon gesehen, das interessiert die nicht. Jetzt aber noch eine Frage zu Reiki. Ja. Was war dein Hauptleiden, welches du losgeworden bist durch Reiki? Ja, Minderwertigkeitskomplexe, Depressionen. Also psychische und psychologische Sachen. Ja. Und du. Ja? Ja. Frag ruhig. Und du kannst jetzt selbst dieses auch praktizieren, demnächst, indem du deine Hände auf andere Menschen legst, sie berührst, berührst du die Menschen dann in den Zonen, wo sie Probleme haben. Also wenn ich berühre sie nicht direkt, ich fasse auch drüber, das heißt, ich fasse jetzt nicht direkt den Körper an, wenn die Menschen das nicht möchten. Mhm. Ich kann auch einfach die Hände so, was weiß ich, 3 bis 5 Zentimeter da drüber halten. Ah ja. Na? Und es gibt halt also jetzt bestimmte Sachen, wenn du sagst, ich habe Kopfschmerzen da oder da, dann kann ich da die Hände hinlegen. Mhm. Ich kann aber auch eine Vollbehandlung geben. Mhm. Das heißt, du legst dich auf so eine, wie so eine Massageliege, dann wird ein bisschen Entspannungsmusik angemacht, man kann das ein bisschen schön, noch ein bisschen Räucherwerk, eine Kerze an. Ja, und dann... Dann geht's rund. Nee, dann ist einfach nur eine ganz tiefe Entspannung. Naja, es geht eben nicht rund, es ist ganz ruhig. Das Tolle daran ist einfach, dass ich immer wieder erfahre, dass immer wieder Leute sagen, was ein Quatsch. Und wenn sie es dann gekriegt haben, dann kriegen sie nicht genug davon. Ne? Also für dich ist das ja auch eine ganz tolle Entdeckung, nachdem, wie du dich beschrieben hast und deine Biografie geschrieben hast. Wie viele Versuche hast du eigentlich so in der klassischen Medizin oder Psychologie schon unternommen gehabt vorher, damit dir geholfen wird? Oh, jetzt lass mich mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ungefähr. Therapien oder Anläufe oder ja, dann ist das natürlich für dich auch eine ganz tolle Sache, dass du diesen Weg entdeckt hast, der dir geholfen hat und du vielleicht sogar jetzt auch noch anderen Menschen helfen kannst, die daran glauben. Und wenn man daran glaubt, ist es ja schon okay. Ja, und ich sage jetzt mal so, es ist auch erwiesen, man hat also jetzt Forschungsstudien irgendwann vor einiger Zeit schon darüber gemacht, dass also Leute, die Reiki bekommen, von den Gehirnströmen her ganz tiefe Alpha-Wellen erzeugen, die sonst eigentlich fast nur im Halbschlaf oder im Schlaf erzeugt werden. Also rundherum überzeugt. Ja. Und noch einen guten Stand zu den Engeln, einen guten Kontakt zu den Engeln, kann nicht mehr viel schief gehen. Ne? Ich sag mal so, es gibt natürlich in jedem Leben Rückschläge, ich sag jetzt mal so, daraus sollen wir ja auch lernen. Ne? Ich danke sehr auch für deinen Anruf, Camilla, und wünsche alles Gute dir. Gleichfalls. Dankeschön, auf Wiedersehen. Schönen Gruß an den Engel, tschüss. Ja, tschüss. Wir machen eine kleine Pause, 1.32 Uhr und 14 Sekunden. Uhr 32 und 55 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live, das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow. Wir haben heute Nacht ein Thema. Das Thema heißt ungewöhnliche Heilungen. Ich möchte gerne mit euch über solche Heilungsmethoden sprechen, über die man vielleicht so die Nase rümpft oder über die man sich lustig macht. Und man sagt, kann ja eigentlich gar nicht sein. Aber wenn es euch geholfen hat, ist es wert, darüber zu reden. Es kann zum Beispiel eine Geistheilung sein, es kann, was wir gerade gehört haben, vielleicht die Methode sein, dass man eine Krankheit bespricht und dann wird man dadurch geheilt. Vielleicht ist auch der eine oder andere von euch an einen heiligen Ort gepilgert und hat doch so viel Energie wahrgenommen und empfangen, dass er deshalb eine Krankheit losgeworden ist. Das hört man ja immer wieder. Also wenn ihr mir darüber erzählen wollt, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111. Sabine ist jetzt bei mir und Sabine ist 43 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Sabine. Ich bin gespannt, was du erzählen wirst. Ja, ich hatte vor ungefähr 8 Jahren ziemliche Schmerzen im Fuß und war beim Orthopäden. Mhm. Der hat Untersuchungen gemacht, erstmal Röntgen, so diese Sachen, die man so macht, Computertomographie, Kernspin. Mhm. Die haben auch was gesehen, irgendwie im Knochen was, aber die konnten nicht sagen, was das eigentlich ist. Mhm. Außer Schmerzmittel konnten sie mir auch nicht helfen. Mhm. Wo war denn der Schmerz? War der im Gelenk, im Fußgelenk oder mehr? So im Mittelfuß. Im Mittelfuß, ja. Mhm. Ja. Dann war ich auch einige Wochen krankgeschrieben und dann bin ich in Urlaub gefahren. Ich war im Senegal, in Afrika. Und da war ich 3 Wochen und ich bin in der Zeit, ich glaube so nach einer Woche ungefähr, bei einem Heiler, bei einem Marabu gewesen. Was ist das, Marabu? Marabu, das sind so religiöse Führer. Mhm. Also der Senegal ist islamisch. Ne? Mhm. Und der hat dann auch aus dem Koran so irgendwelche Sprüche gesagt und ist mit seinen Fingern über meinen Fuß gegangen. Also dazu muss man dann sagen, dass du mit diesem erkrankten Fuß eben in diesen Urlaub gefahren bist und die Schmerzen weiter angehalten haben. Ja. Die waren nicht so stark, dass du nicht laufen konntest, aber sie waren schon... Ja, ich konnte nicht so gut laufen, ich habe ein bisschen gehumpelt. Ja, aber die waren... Ich habe dann Schmerzmittel genommen, dann ging es ein bisschen besser. Ja, waren aber permanent da, die Schmerzen. Mhm. Wie kamst du denn überhaupt auf die Idee, zu diesem Marabout zu gehen? Und wie kam der Kontakt? Durch die Familie, da wo ich war, ich bin mit einem Senegalesen verheiratet gewesen. Ach so, da gab es direkte Verbindung und Kontakt. Mhm. Genau, und da ist das eben üblich, dass man das macht. Und so, dann erzähl mal weiter. Du warst also bei diesem Heiligen oder bei dem Geistlichen, sagen wir es vielleicht so. Ja, Heiler. Heiler. Mhm. Und und der hat dann gesagt, ich soll jeden Morgen gleich nach dem Aufstehen mir kaltes Wasser darüber laufen lassen, so eine Woche lang. Mhm. Und das haben wir dann auch gemacht. Wie lange solltest du so das machen? So eine Woche lang. Nee, ich meine, so 5 Minuten. Ach so, das weiß ich nicht, da haben wir nicht einen Becher voll. Ach so. Mhm. So, ne? Mhm. Ja, und das haben wir gemacht und ich bin dann auch noch mit Schmerzen wieder nach Hause gefahren, aber dann hat das vielleicht noch eine Woche gedauert. Ich habe dann keine Schmerzmittel mehr genommen, es war dann etwas weniger. Es waren auch schon mal schmerzfreie Zeiten dabei, auch ohne Medikamente. Mhm. Und dann war das hier noch 2-3 Wochen und dann waren die Schmerzen weg und ich habe nie wieder Beschwerden gehabt. Das ist ja jetzt so eine Geschichte, da kann man ja 2 Sachen denken. Man kann denken, vielleicht hat der Marabu recht gehabt mit dem Wasser, dass er dadurch irgendwas aktiviert hat, vielleicht an Selbstheilungskräften oder was auch immer. Nein. Aber es kann ja auch sein, dass wenn du nichts gemacht hättest, auch noch 2-3 Wochen das weggegangen wäre. Ja, das ist fast immer so, nicht? Das kann man eigentlich nie feststellen, denke ich mal. Auch wenn ich ein Medikament nehme, kann ich nicht sagen, was passiert wäre, wenn ich das nicht genommen hätte, weil das kann ich ja nicht mehr rückgängig machen und das nochmal ausprobieren. Aber für dich ist es so, dass letztendlich der Heiler im Senegal die Heilung auch ausgelöst hat. Ja, das denke ich schon. Dass er recht hatte, was... Der hat sicherlich meine Selbstheilungskräfte angeregt und das ist ja eigentlich überhaupt der Weg, der am wichtigsten ist. Genau, das wollte ich gerade fragen. Also du denkst nicht, dass das irgendeine Zauberei war, sondern dass das einfach ein kluger Mann war und durch dieses Wasser, ich meine, Wasser hat ja nur wirklich eine heilende Form, wir wissen es auch von Frau Kneipp, dass dadurch was in Gang gesetzt wurde, im Körper und im Fuß. Ja. Das war eine gute Erfahrung. Ja. Hast du denn danach, das ist jetzt 8 Jahre her, hast du gerade gesagt, nochmal irgendeine Erkrankung gehabt, wo du dachtest, da würde ich eigentlich gerne zu so einem Menschen nochmal gehen? Ja, ich bin zurzeit krank, schon seit Oktober. Ich habe eine Mondbeinmalasie. Was ist das denn? Eine Mondbeinmalasie? Ja, das Mondbein ist ein Handwurzelknochen. Aha. Und der hat einfach angefangen, sich aufzulösen. Ach. Der ist schon völlig zerbröckelt. Ein Handwurzelknochen, das heißt, das ist auch... Ja, im Handgelenk von unten. Wenn du die Hand untere, von der Handfläche, dann, wenn du vom Gelenk da kommst, ungefähr in der Mitte. Mittig, in dem... Ja. Der fängt an, sich aufzulösen, der Knochen, das ist ja grauselig. Ja. Wie kann das sein? Das weiß man nicht, wieso, wie das passiert. Also es ist eine Berufskrankheit für Leute, die mit dem Presslufthammer arbeiten. Aber das tust du selten. Aber sowas habe ich nicht gemacht. Ich bin Masseurin. Ja gut, aber da hast du die Hände natürlich auch. Ja gut, aber da hast du ist die Hände. Nee, aber das hat da nichts mit zu tun. Also die haben mir gesagt, dass es auch Leute haben, die überhaupt nicht mit den Händen arbeiten. Sag mal, das ist jetzt ein bisschen verwegene Idee, aber ich sag's dir trotzdem mal, versuch das mit dem Wasser doch auch mal auf der Hand. Naja. Das reicht ja nicht. Er hat ja schon auch seine Koransprüche und so. Ich denke, dass das wichtig ist, ne? Gibt es denn? Ich mache auch Reiki und das habe ich halt auch versucht, aber ich denke, es war zu weit fortgeschritten, bevor ich da was unternommen habe. Ich habe schon 1,5 Jahre Schmerzen gehabt und habe das halt auf Überlastung geschoben. Ne? Ja. Und überlässt es jetzt doch der klassischen Medizin? Ja, ich bin operiert worden und ich habe... Kann man denn diese Krankheit jetzt in den Griff kriegen durch eine Operation zum Beispiel? Man kann nur vermeiden, dass nicht das Handgewölbe einbricht. Das könnte eben sein, dass durch dieses Loch, was da entsteht, dass dann da die Handknochen da reinrutschen. Habe ich auch noch nie von gehört von der Krankheit. Nee, hatte ich vorher auch noch. Wie heißt das? Mond? Sag nochmal. Mondbeinmalasie. Mondbeinmalasie. Ja. Aber noch eine Frage nochmal zu dem Marabu. Ja. Es ist dann doch noch eine Form des Glaubens doch schon dabei. Ne? Wenn du sagst, also er hat seine Sprüche aus dem Koran dazu gesagt, das heißt, man muss dann daran ja auch irgendwie ein bisschen glauben. Ne? Wenn man sagt, das ist alles Humbug und sitzt da, dann wird es einem wahrscheinlich auch nicht helfen. Naja, sicher. Weiß ich nicht. Ich wäre nicht dahin gegangen, wenn ich das von vornherein für Humbug gehalten hätte. Ich bin aber auch nicht mit einer großen Hoffnung dahin gegangen. Also du bist aber auch... Ich habe gesagt, ich versuche das halt. Ne? Du bist aber auch keine gläubige Muslime. Nein. Das nicht, aber ich mache zum Beispiel auch Reiki, so dass ich also, was eben dann meine Vorgängerin an die erzählte. Ja. Und da habe ich auch schon solche Erfahrungen mitgemacht selber, dass ich dann habe zu helfen können. Sabine, dann hoffe ich, dass es mit deiner Hand bergauf geht. Ja. Dass die Mondschein, wie war es denn nochmal, Mond? Mondbeinmalasie, aber genau. Mondschein haben wir ja auch. Dass du die in den Griff bekommst. Danke für deinen Anruf. Ja, gerne. Auf Wiederhören. Tschüss. Jetzt bin ich verbunden mit Klaus. Klaus ist 35 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Klaus. Auch eine ungewöhnliche Heilung? Ja, kann man sagen. Erzählt. Ja, aber in kurzen Worten, ich hatte 1982 wurde mir ein Darmtumor diagnostiziert, Morbus Crohn. Ich hatte seit ich 7 war, also seit 74 immer Probleme mit dem Darm. Wahrscheinlich war das damals schon so und dann hat mir die Ärzte damals gesagt, da gibt's nicht viel zu tun, weil sie sagten immer, wir können das lindern, wir wissen aber nicht, wo es herkommt, wir wissen nicht, wie es weggeht. Und dann hatte ich mein Abi gemacht, 85, und sagte mir, das reicht mir nicht, ich möchte jetzt gesund leben. Lass mich eben kurz zwischenfragen. Soweit ich informiert bin, ist Morbus Crohn eine schwere chronische Darmerkrankung. Aber es ist keine Tumorerkrankung. Ja, es läuft in der Klassifizierung gutartiger Tumor oder wie man es auch nennt, ist eine chronische Entzündung im Darm. Der Darm entzündet sich, er vernarbt wieder und er entzündet sich wieder, er vernarbt wieder und es wächst langsam zu nach innen. Du hast am Ende einen Darmverschluss, wenn es ganz hart kommt. Ich hatte also in der Zeit so einen Durchgang von Millimeter im Darm, also es quetscht sich nur noch alles durch. Und das wollte ich auch nicht weiter so machen und die Ärzte konnten mir auch nicht viel sagen, außer schneiden wir raus und wenn es wiederkommt, schneiden wir es wieder raus. Also Salamitaktik. Da warst du ja ganz jung. Da warst du war ich 19, ja. 19. Und dann hatte ich halt berühmten Zufall, wie das so ist, halt Kontakt bekommen zu einer Heilerin auf den Philippinen. Und da bin ich dann hingeflogen, hatte dann meine Eltern verrückt gemacht, meine Großtante, die hatte damals auch die Möglichkeit, mir da zu helfen und bin ich hingeflogen und ich hatte eine Kontakte in der Schweiz, die Frau, die hatte dann ja gelebt, selber eine Heilerin und sagte mir, geh da hin, sag, ich komme von da und da und da wurde ich auch sehr nett empfangen und dann hatte ich mich nach zwei Wochen musste ich mir das da alles ansehen, guckte mir das an, war super neugierig, war super spannend und hat mich da behandelt. Auf den Philippinen? Auf den Philippinen, so richtig im Dschungel, wie man sich das so vorstellt. Ach, im Dschungel richtig? Ja, das war eine Kapelle mitten im Dschungel, das war so ganz abenteuerlich. Aha. Da bist du allein hingefahren? Ja. Ich habe da erstmal eine Woche gesucht, bis ich die Kapelle gefunden hatte und dann war ich endlich da. Wo hast du da gewohnt, im Dschungel? Bei der Frau. Es war so eine Kapelle mit so einem Häuschen drumherum und da wohnten so 50 Leute, schätze ich mal, die schliefen da in der Kapelle und das war so eine christlich-spiritistische Union, die das da machte und sie war da die Chefin, kann man sagen. Ja. Ja, und sie hat sich dann nach 2 Wochen sagte, jetzt bist du dran und hat mich dann behandelt. Und das war halt eine sehr abenteuerliche Sache, dass sie eben dann da... Ja, was hat sie gemacht? Ich kam da auf den Tisch, wurde da hingelegt in dieser Kapelle, Kopf lag auf einer Bibel, das war der christliche Teil. Und der spiritistische war dann, dass sie eben sich von einem Geistwesen dann durchflutet fühlte, von einem vom St. Michael, also einem christlichen Heiligen, der Heilige der Ärzte und Heiler. Und der durch sie durchfloss, wie sie sagte, und durch sie arbeitete, und dann hat sie mit ihren Händen in mich reingegriffen. Aber nicht wirklich? Wirklich. Es hört sich jetzt bescheuert an. Bitte? Wirklich? Also... Du lagst auf dem Bauch? Du liegst ja auf dem Rücken, Auf dem Rücken? Auf dem Rücken, der Bauch nach oben. Nackt. Und sie machte wie eine Tiefmassage im Bauch, aber ich guckte manchmal nach oben, weil ich selber neugierig war. Ich spürte einfach nur, als wenn jemand sehr tief in den Bauch massiert. Aber ich sah nur noch ihre Handgelenke und eine Menge Blut. Nochmal, du liegst auf dem Rücken in dieser Kapelle. Ja, auf dem Tisch. Der Kopf liegt auf einer Bibel. Genau. Du bist entkleidet? Nee, nur die Unterhose hatte ich. Ich hatte so einen Shorts an. Die Unterhose hast du an. So, es ist diese... Dann hast du hingeguckt und hast gesehen, wie die Hand der Frau... Nicht ständig, du kriegst jetzt manchmal den Kopf dann auf. Nicht? Also du bist dann neugierig und so wie deine Arzt dich behandelt, versuchst den Kopf aufzurichten und guckst dann da runter. Und du siehst, wie die Frau die gesamte Hand in dein Leib hinein... Richtig. Ja, führt quasi. Richtig, ja. Nicht nur reindrückt, sondern die Hand war weg. Ich kann es immer noch nicht, jemand anders hat Fotos gemacht, ich hatte gewählt, fotografiere das, ich habe das vorher gesehen bei anderen Leuten. Und Blut hast du auch gesehen? Du siehst eine riesige Blutlache. Hast du da nicht Panik bekommen? Nee, ich hatte das vorher schon 2 Wochen gesehen, ich hatte vorher Filme angeguckt, wo das zu sehen war, mit ihr. Da gibt es auch in Deutschland einen Film auszuleihen, speziell von dieser Heilerin, wo man das sehen kann. Und da hatte ich damals mir angeguckt und ich war schon guter Dinge. Auch die Frau, die mich empfohlen hatte, dahin. Das heißt, du hattest keine Angst, dich dann dahin zu legen? Nee, kein Verweis. Du hast gedacht? Ich war eher neugierig, gespannt, was passiert jetzt. Nach dem Motto, okay, ich lasse es mal auf mich zukommen. Ja, genau. So, dann hat die in dir rumgewurstelt. Ja, holte da irgendwelche Sachen aus dem Bauch raus und tat andere hinein. Also es sah so aus, dass sie nannte das Witchcraft, also Hexenwerkzeuge. Wenn sie jetzt irgendwas rausholte, das waren wie so böse Energien, wie sie das nannte. Wenn ich das heute so nachträglich interpretiere, würde ich sagen, das waren einfach so, in ihren Augen hat sie da diese negative Energie, die diese Krankheit ausmachte, versucht in irgendeine Materie zu fassen. Und die ist in dem Moment entstanden, materialisiert. Das heißt, der hat dich quasi wirklich energiemäßig operiert. Genau. Wie lange hat der Eingriff gedauert? Nicht lange, so 10 Minuten. Ging sehr schnell. Und du bist ganz ruhig geblieben die ganze Zeit? Ich war völlig entspannt. Ich war auch selber so in dieser völligen Ruhe dabei. Ne? Danach, als es zu Ende war? Hat sie ihre Hand rausgezogen? Das ging mehrmals so hin und her rein, raus und dann wurde was rausgeholt. Dann wurde vorher in einem Gottesdienst wurde Watte mit Kokosnussöl getränkt und dann gesegnet vom heiligen Michael, wie sie das nannte. Ja. Und die wurde dann wieder in den Körper reingesteckt. Die Watte mit dem die Öl? Die Watte, ja. Aber die haben sie hoffentlich wieder rausgeholt? Nee, die blieb drin. Ich sagte, das ist Medizin, die hält ungefähr ein Jahr. Und das waren ihre Worte da diesbezüglich. Und sie sagte mir auch hinterher... Das klingt so unglaubwürdig. Ja, entschuldige, es klingt, wenn man es gesehen hat... Ja, wobei ich auch weiß, dass es solche Phänomene gibt, gerade in Asien. Und es auch schon sehr, sehr seriöse Berichte und Reportagen im Fernsehen über so etwas gab. Was sie rausgeholt hat, hast du da auch irgendwas gesehen? Oder kann man das nicht sehen? Ich konnte es sehen kurz. Und dann wurde aber direkt gesagt, ich wollte das anfassen. Und sagte, auf keinen Fall anfassen, das wird jetzt vergraben. Und da wird noch so eine Zeremonie rumgemacht. Wie sah das aus, was du gesehen hast? Das eine waren, wenn du jetzt einen Bananenbaum siehst, da sind so große Blätter dran. Und dann sind so kleine, die großen Blätter sind so aufgespaltet, sind viele kleine. Und von diesen kleinen Teilen waren das 5 Stück, exakt 5. Und wenn sie die rauszog, konntest du richtig sehen, wie diese Blätter an der Haut hingen, dass die Haut so ein Stück mit hochging, bis sie sich ablösten. Ne? Und gab es danach irgendeine Narbe am Bauch? Nichts. Gar nichts? Gar nichts. Wo war das Blut, was du vorher gesehen hattest? Das wurde abgewischt. Das wurde abgewischt. Mit einem alten Handtuch, wo schon vorher mehrere andere mit behandelt wurden. Wie viele Leute waren da an dir beteiligt, daran beteiligt? Nur sie direkt und dann eben Helfer drumherum, die ihr die Watte reichten, die Sachen wegnahmen, die sie rausholten. Zwei Leute noch. Ja, ich sag mal so 3 Leute waren das. Und konntest du danach dann richtig ganz normal aufstehen? Ich bin danach aufgestanden und hatte das erste Mal in meinem Leben richtig Appetit. Ich konnte essen auf einmal wie wahnsinnig. Ich ging da in die Küche, da war so eine kleine Küche, so eine Kombüse mehr. Da stand stand ein riesiger Topf mit Reis und da habe ich mir eine riesige Menge einfach nur gekochten Reis genommen und den mit Wasser gegessen. So, jetzt also, lange Rede, kurzer Sinn. Bist du durch diesen Eingriff geheilt worden? Spontan war ich geheilt in dem Moment. Aber auf Dauer nicht. Da kommt ein Aber hinter, das heißt, ich habe danach noch eine andere Behandlung gemacht bei einem anderen Tranchirurgen aus Brasilien, weil das war dann so eine Phase, wo ich dachte, ich will das jetzt alles ausprobieren. Mhm. Und ich hatte danach, das war alles im selben Jahr, alles 86, noch eine klassische Operation. Mhm. Und ich sehe das heute in einem Zusammenhang, dass diese drei Operationen zusammenhingen. Und seitdem bin ich vom Morbus Crohn her, die Schulmediziner, ich gehe da alle paar Jahre zur Diagnose hin, zu kontrollieren, sagen mir halt, dass es da latente, sichtbare Rötung gibt im Bauch, also im Darm, eine Darmspiegelung gemacht, aber mein behandelnder Arzt, ich wollte mal Lufthansa-Pilot werden und ich war der allererste überhaupt, der das hätte werden dürfen mit dieser Krankheit. Also die Krankheit ist fast im Griff? Ja, die ist im Griff, definitiv. Wobei man hätte ja jetzt auch sagen können, das war nicht gut, dass du dreimal irgendwas gemacht hast. Vielleicht hätte der zweite Eingriff den ersten irgendwie beschädigen können. Ich hatte nicht das Gefühl, also es war einfach, es war so eine Phase, wo das alles so ineinander griff. Aber wenn du sagst, dass es beim dritten Mal auch eine klassische Operation gab, dann hätten die doch diesen Wattebausch da sehen müssen. Nee, da war nichts, da war gar nichts. Das Einzige, was war, dass eine Veränderung war, dass man sehen konnte im Dickdarm. Also stimmte das nicht mit dem Wattebausch oder wie? Wenn ich das heute retrospektiv interpretiere, sage ich einfach, dieser Wattebausch wurde genauso wie die anderen Sachen, wo aus negative Energie Materie wurde aus dieser positiven Materie positive Energie. Also glaubst du an das, was du da erlebt hast, oder sagst du jetzt aus dem im Abstand der vielen Jahre, es war doch irgendwie eine Halluzination oder? Ich sag mal umgekehrt, so, wenn ich da länger drüber mich nicht damit befasst habe, mir dann drüber nachdenke, denke mir, war das denn wirklich alles real? Und dann nehme ich mir aber auch immer Bilder davon, einen Film davon, sehe das. Und dann weiß ich, das war real. Das ist also. Also es kann nicht sein, dass die dir da eine Mixtur vielleicht ins Getränk getan haben, irgendwas. Nee. Ein Halluzinogen und das. Nee. Würdest du heute auch nochmal so eine Behandlung über dich ergehen lassen? Wenn ich in der Lage wäre, dass ich sowas brauche, würde ich es machen, sofort. Das heißt, du gehst davon aus, dass es auf der Welt schon so sehr bizarre Formen von ungewöhnlicher Heilung gibt, dass Heiler in ihren Körper reinfassen. Ich habe zwei der extremsten Formen erlebt, an mir selber und an vielen anderen Leuten, weil ich da jeweils sehr viel gesehen habe bei den beiden. Hat dich das nicht auch ein bisschen beängstigt? Ich glaube, wenn ich sowas erleben würde und das sogar sehen würde, dass ich danach ich wäre sehr verstört und sehr, ich glaube auch existenziell erschüttert, weil ich das gar nicht so einordnen könnte, auch nicht in mein Weltbild. Es hat mein ganzes Weltbild erschüttert. Bis zu dem Zeitpunkt war ich ja nicht eher so sehr materiell. Ich hatte so Zukunftspläne, Beruf, so ich was weiß ich, ich will Zahnarzt werden, viel Geld verdienen oder Fabrikbesitzer, so die Abteilung. Und danach ist eigentlich sehr viel anders geworden. Was machst du heute vom Beruf? Ich organisiere Partys, ich habe mich mit Immobilien befasst, aber mehr so nicht sehr ernst, sondern sehr locker das Ganze. Und ist aber auch materiell alles, ne? Es geht mir vor allem um Spaß, um Leben und um ein schönes Leben und wirklich genießen. Das danke für deinen Anruf und danke für die Schilderung. Gerne geschehen. Schönen Tschüss. Abend noch. Dankeschön, Klaus. Tschüss. Petra, 37 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hallo Petra. Du hast auch eine ungewöhnliche Heilung erfahren. Nein, habe ich nicht, muss ich gleich sagen, aber ich habe eine faszinierende Erfahrung mit Iris-Diagnose gemacht. Also in die Augen gucken. Richtig. Erzähl. Ich habe also Anfang der 90er war das, durch irgendwo in der Zeitung einen Beitrag gelesen über Iris-Diagnose und war eigentlich fasziniert davon. Und habe dann Jahre später durch Zufall jemanden kennengelernt, der das wirklich gemacht hat und bin dann auch dahin gegangen. Und der hat mir dann auch in die Augen geguckt und hat natürlich auch viel mit mir geredet. Und der hat dann wirklich solche faszinierenden Dinge festgestellt, Dinge, die ich wusste. Zum Beispiel, er sagte, du hast im unteren Wirbelbereich der Wirbelsäule einen Knick. Ich sage, ja, das stimmt. Und das nächste war dann... Das konnte er nicht mit fachmännischem Auge irgendwie sehen, wie du gehst oder wie du sitzt. Nein. Ich saß ganz bequem auf so einem Stuhl und der stand dann vor mir mit so einer Lupe, um das alles vielfach zu vergrößern. Ja. Und hat das dann wirklich so gesagt, ne? Also er sagte nicht im dritten Wirbel, aber im unteren Wirbelbereich. Mhm. Das nächste war dann, du hast eine Blinddarmoperation hinter dir. Das ist ja schon verrückt. Das hat er dir aus den Augen herausgelesen. Ja, es war wirklich irre. So, und dann habe ich mich mit ihm darüber unterhalten, wie das alles funktioniert. Und er hat mir dann erzählt, er war in, ich glaube China war es, bei so einem Guru und hat dort ein Jahr direkt, ist bei dem in die Lehre gegangen und hat das dort auch richtig von der Pike auf gelernt. Und also es war einfach faszinierend und er hat mir das dann auch erklärt und ich habe auch einen anderen Bekannten an ihn geschickt. Aber du bist nicht wegen einer speziellen schweren Erkrankung dort. Nein, einfach nur. Einfach mal so aus Neugierde. Ja, weil ich jemanden kennengelernt habe, der gesagt hat, ey, ich kenne jemanden, der das macht. Geh doch mal hin, weil ich muss dazu sagen, ich hatte jahrelang ziemliche Unterleibsbeschwerden und denke auch, dass meine Leber nicht so richtig funktioniert. Hat er das denn auch gesehen? Naja, das hat sich dann auch ein bisschen im Gespräch ergeben natürlich, ne? Er fragt auch viel. Also das Überzeugende war für dich die Rückengeschichte, dass er das gesehen hat? Absolut, Unter Blinddarm. Ja, und dann noch ein zweiter Fall eigentlich. Was mit der Rückengeschichte, wäre ich immer noch skeptisch und würde denken, das ist vielleicht so ein Fachmann, der sieht das, wie du gehst und wie du reinkommst. Nee, kann nicht sein, weil der war vorher Angestellter bei der Stadt im Ordnungsamt. Naja, egal. Also der hat null medizinische Vorbildung. Aber ganz egal, das mit dem Blinddarm ist schon doll. Und der, ja, ne? Der hatte überhaupt kein Vorwissen von dir. Nein, gar nicht, wirklich nicht. Also wir haben uns unterhalten, aber auf das Thema sind wir gar nicht gekommen. Er fragte also nicht, hast du irgendwelche körperlichen Schäden oder so, sondern wir haben einfach nur ein privates Gespräch angefangen, damit ich auch lockerer werde. Und das andere, was mich dann auch noch davon überzeugt hat, war, ein Bekannter ist hingegangen, der ist selber Zahnarzt, hat also eine gesunde Vorbildung in dem Bereich und der hatte jahrelang Probleme damit, dass er einen Blähbauch hatte. Nicht schön, wenn man Zahnarzt ist. Wie bitte? Das ist nicht schön, wenn man Zahnarzt ist. Ne? Das ist korrekt. Naja, er hat sich gut im Griff gehabt. Wenn man pupst beim Bohren, ist das nicht so schön für den Patienten. Nee, er ist ganz gut drauf, also er beherrscht manchmal. Ja. Und jedenfalls ist er da hingegangen und er war vorher auch bei 1000 Ärzten und niemand konnte ihm sagen, was das nun eigentlich ist und wie es dann ist, Antibiotikum und irgend so ein Mistzeug. Und der hat ihm dann in die Augen geguckt und nach einer Stunde hat er gesagt, du musst einfach mehr trinken. Und dann hat er angefangen, jeden Tag wirklich unter Kampf 2 Liter Wasser in sich reinzupumpen und die Blähung hat er null Probleme mehr. Also Iris-Diagnose. Ja. Da habe ich auch schon viel von gehört und auch schon viele verrückte Sachen erlebt. Es funktioniert. Wenn ich erlebt, sondern gehört. Erlebt habe ich es noch nicht. Ja. Ja. Und der hat mir auch ein Beispiel möchte ich noch erzählen. Ja. Und zwar hat er gesagt, man hat Experimente gemacht mit Leuten, die jahrelang, also nicht von Geburt an, sondern irgendwann erblindet sind und die man dann durch medizinische Dinge wieder zum Sehen gebracht hat. Und bei denen sind nach mehreren Jahren der Blindheit alle inneren Organe durcheinander gekommen. Das heißt, durch diesen Lichteinfluss, der dann wieder da war, ne? Das ist genau die Ursache, also die Basis der ganzen Iris-Diagnose, dass jedes innere Organ sozusagen einen Ausschuss durch die Iris hat. Und dadurch, dass sie wieder sehen konnten, sind diese ganzen inneren Organe durcheinander gekommen. Die Leber hat nicht mehr funktioniert, die Nieren haben versagt oder haben überreagiert, wie auch immer. Wenn du so eine Erfahrung mit diesem Mann gemacht hast, die ja nun durchaus positiv oder beeindruckend ist, dann liegt es doch eigentlich nahe, dass du dir die Adresse eigentlich jetzt aufschreiben müssen und für den Fall, wenn es dir mal schlecht geht, dahin hinzugehen. Ja, habe ich auch. Hast du auch gemacht? Ja. Gab es denn auch eine Heilung, dass er nicht nur irgendwo etwas diagnostiziert hat, sondern auch etwas geheilt hat? Ja, die gab es. Und zwar, was die Unterleibsprobleme betrifft. Ich habe die Ärzte haben in der DDR, ich bin aus der DDR, ne? Ja. Also haben jahrelang an mir rumgedoktert, komische Dinge gemacht und Antibiotika und hat alles nicht geholfen. Es war immer wieder irgendwas da und keiner konnte sagen, was es ist. Und der hat mir dann, ich weiß den Namen leider nicht mehr, irgendeinen Tee verschrieben. Und den habe ich dann getrunken und seitdem habe ich null Probleme mehr. Und das gleiche mit dem Rheuma übrigens. Ich habe seit Jahren rheumatische Beschwerden, also keine Rheuma, sondern rheumatische Beschwerden. Und auch irgendeinen Tee getrunken, der irgendwie die Giftstoffe aus dem Körper ausspült. Ich meine, und das hat genutzt? Und wenn ich diesen Tee wirklich trinke, ich mache es natürlich nicht, weil der schmeckt natürlich nicht gut und der trinkt schon gerne bei 40 Grad Hitze 2 Tassen Tee am Tag. Naja, wenn es hilft, ist es auch egal, wenn der bitter ist. Ich habe mich dazu gezwungen und so wie ich Rheuma-Probleme kriege, mache ich das und nach 2 Tagen sind die einfach mal weg. Das ist wirklich so. Also ich glaube ja auch, dass diese chinesische Medizin, die chinesische Heilkunst, eine sehr ernstzunehmende Heilkunst ist, weil da stecken immerhin 2000 Jahre Erfahrungen drin. Ja, und gerade auch diese Tees, ich kenne das auch mit den Tees, die dann speziell auch für einen Patienten zusammengemischt werden, auch abgestimmt auf das Krankheitsbild. Ich nehme das nehme ich auch wirklich sehr ernst. Ist denn dieser Mann jetzt quasi so dein Hausarzt geworden, Begleiter? Ja, ich möchte sagen, ich habe eine gute Verbindung gefunden zwischen einer richtigen Ärztin, um das mal so zu sagen, die sehr bedacht ist, mich ernst zu nehmen, was ja auch wichtig ist heutzutage, ne? Weil viele sagen ja, ach, nehmen sie sich nicht zu wichtig, wenn sie mal irgendwelche Schmerzen haben. Und zwischen ihm, weil er stellt natürlich keine Diagnosen in dem Sinne, weil er ist auch sehr vorsichtig und sagt dann aber nur, ich würde dir raten, den und den Arzt aufzusuchen, weil dort und dort in der Gegend könnte was sein. Erzählst du deiner Ärztin von diesem Kontakt? Ja, das weiß sie. Achso, das weiß sie. Und die ist zum Glück auch so cool drauf, dass sie sagt, absolut richtig. Ja. Und machen sie das. Ja, das ist dann schön, wenn man dann auf einen Allgemeinmediziner trifft, der dann ein offenes Ohr für hat ne, und sagt, okay, vielleicht kann man da so sogar noch ein bisschen was lernen oder einen Anstoß bekommen. Ja, ne? Richtig. Ja. Ungewöhnliche Heilung, ungewöhnliche Diagnose oder Richtungsdiagnose zumindest durch Iris, ne, durch die Iris. Ich danke auch dir für den Anruf. Ich danke auch. Und bleib gesund. Danke. Tschüss. Tschüss. Ja, ihr Lieben, das war ja interessant. Ungewöhnliche Heilung, unser Thema. Heute Nacht in der Technik war Malte Imels und Gunter Papperitz. Morgen sind wir nicht im Fernsehen. Morgen sind wir nicht im Fernsehen, ausschließlich im Radio zu hören. Und dann die nächste Woche, das ist unsere letzte Woche vor der Sommerpause. Und dann gehen wir erstmal eine Weile in die wohlverdienten Ferien. Also wir sehen und hören uns wieder nächste Woche Montag, in der Nacht von Montag auf Dienstag, mit einer freien Themennacht wie immer montags. 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Und wir hören uns morgen, wenn ihr mögt, hier im Radio bei 1 Live wieder, auch mit einer freien Themennacht. Gute Nacht, schöne Nacht, bis morgen. Oder bis nächste Woche.